Und wenn in den tausendfarbigen Türmen, den Reihen aus Kolonien und Blocks, die müde trainierten Dauerlaufhelden den schnarchenden Ziegen vom Lebensglück träumen, wenn in den arkadischen Villengefilden, bewacht von elektronischen Spinnen, zu den Schäferspielen der Gymnasiasten, die Death-Metal-Band Orkanstürme loslässt, und wenn in den Sammellagern der Außenbezirke die Flüchtlinge in das Dunkel horchen, um weiter zu fliehen, weil lauter und lauter der Sieg versprochen, Heil angedroht wird, und wenn die Crash-Kids vom Bahnhof längst bei ihren Labern in seidenen Kissen Kopfschüsse probieren, die Autostrichuren am Fischmarkt bekifften, betrunkene Freier und Freifrauen verarzen, und wenn im Mondlicht zwischen den Bankkathedralen auf dem Disneyland-Pflaster der Fußgängerzone das Silbern wie nass von Rostbisse schimmert, das letzte Disco-Bar noch einen Tanz tanzt, dann werden auf dem Platz in dem Stadion, wo die abgewrackten Container lagern, die Litaneien der Nocturnen gebetet, der sich der neue Wacholder-Papst nennen betet, wo gepriesen werden die klirrenden Flammen und dröhnenden Schwaden, das brandige Trommeln und rauchende Knistern, die Engel in jener Stadt, der Teufel, die Teufel in jener Stadt, der Engel, die mit Baseballschlägen und Fahrradketten und Morgensternen und Molotow-Cocktails Vitrinen zertrümmern, Autos zerdeppern, wir splittern das Glas in die Kauftempel, stürmen wir die Stiefel zerfetzen, Hosen zerreißen, in Nachtsmäntel Delikatessen schmieren, mit Big Macs Glüten und Perlen schmeißen, mit Brautkleidern und Krokodilsledertaschen behängt und Schlüpfern auf Köpfen und Hartgummischwänzen, auf Nasen gestülpt alte Tänze tanzen, den Todeswalzer vergangener Tage, den Lebensblues der kommenden Nächte, oh yeah. Domine exaudinos, Domine exaudinos, Domine exaudinos, Domine audinos. So respondieren die Lagergenossen und noch ein paar Piraten und City-Marder und auch ein paar Standard Boys and Girls, die wissen wollen, was sonst uns noch blüht, oh je. Zuweilen kommen noch ein paar noch vom Frühjahr, die Unbelehrbaren, die immer noch träumen mit Spott und Trauer und Wermut und Tränen, dem Morgenrot überm Hafen entgegen, oh je. Oh yeah.